Kundgabe 4743. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1949. Fürbitte für geistiges Wohl. Ich will euch allen verhelfen zur Seligkeit, doch nur, wenn euer Wille gleichfalls bereit ist. Ansonsten ich keine freien geistigen Wesen gewinne, sondern nur gerichtete Wesen, die ich nicht meine Kinder nennen könnte. Und so muss euer Wille also streben nach Vollkommenheit. Und darum könnet ihr Menschen wohl füreinander beten. Doch der einzelne Mensch muss selbst bereit sein, den Weg zur Vollendung zu gehen. Ihm kann nur durch Fürbitte Kraft zugewendet werden, die jedoch auch von ihm zurückgewiesen werden kann, so er sich der Kraftzufuhr widersetzet. Das heißt, so er der inneren Regung zum Guten oder der Stimme des Gewissens nicht achtet, weil er nicht will, er also gewissermaßen Widerstand leistet dem Einfluss der lichtvollen geistigen Welt, die sich auf die Fürbitte eines Menschen hin seiner annimmt. Es hat sonach durch die Fürbitte der Mensch eine gewisse Vergünstigung, indem seine Gedanken hingelenkt werden auf sein Lebensziel, auf die geistige Entwicklung. Er wird gedanklich von Lichtwesen beeinflusst. Doch wie er sich dazu einstellt, ist seinem Willen überlassen. Denn dieser ist frei und unterliegt keinem Zwang. Weshalb also die Fürbitte eines liebenden Menschen um das geistige Wohl seines Mitmenschen jenen helfen kann, jedoch nicht unbedingt helfen muss, da es vom Willen dessen abhängt. Dennoch ist die Liebe Kraft. Sie wirkt belebend und kann auch eine tote Seele zum Leben erwecken. Es kann der Wille gewandelt werden durch liebende Fürbitte und also einem Menschen Rettung gebracht werden aus geistiger Not. Doch immer muss die Liebe Anlass zur Fürbitte sein. Dann wird sie nicht erfolglos sein. Denn gegen die Kraft der Liebe ist der Widerstand nicht anhaltend, weil die Liebe stets die Siegerin ist, der auch der stärkste Wille nicht standhält, weil die Liebe göttliche Kraft ist und alles erzwingt, was sie will. Amen.